Es ist ein großes, ein epochales, ein glamouröses Ereignis, die Inauguration eines Herrschers. Auch wenn Donald Trump, 45. Präsident der USA, einige Probleme hatte, für seine Amtseinführung Prominente aus dem Showgeschäft zusammenzukriegen, an sich macht die, um es traditionell zu sagen, Intronisierung von Herrschern viel her. Es ist geradezu ein filmisches Ereignis. Und deswegen verbeugt sich Hartwig Tegeler auch vor den erhabensten Inaugurationen der Film- und Seriengeschichte. Dabei sticht er allerdings auch direkt in einen Eiterbeutel aus Arroganz, Machtgier, Narzissmus und Wahnsinn. Würden Sie jetzt den Film starten? Rom wird künftig wieder eine Stadt des Lichtes sein. Der Fröhlichkeit, der Schönheit und der Macht. Ihr werdet uns aus den Ostprovinzen die doppelte Getreidemenge schicken. Auch ihre Steuern werden verdoppelt. Oh, welch rosige Zukunft werden wir sehen mit dem neuen Cäsar. Naja. Platz 5. Game of Thrones von David Benioff und D.B. Weiss seit 2011. Bei all den Fantasy-Mittelalter-Königreichen in dieser Serie kann man schon den Überblick verlieren. Wer sitzt gerade auf welchem Thron? Ich wünsche, binnen 14 Tagen gekrönt zu werden. Wobei natürlich am eindrucksvollsten der eiserne Königssessel in Königsmund ist, geschmiedet aus 1000 Schwertern. Wenn darauf nun der sadistische König Joffrey seine Inauguration erfährt, dann ist zu sehen auf diesem schrägen Sitzmöbel ein durchgeknallter Junge, an der Seite die Mama. Kniet nieder und schwört meinem Sohn die Treue. Und das Ganze wäre klinisch zu benennen als Wahnsinn. Platz 4. Der letzte König von Schottland von Kevin MacDonald 2006. Tief in meinem Herzen bin ich ein einfacher Mann. Als Thron dient ein schöner, antiker Stuhl, wenn Diktator Idi Amin Audienz hält. Absoluter Herrscher, bei dem sich Wahnsinn und Monstrosität auf unheimliche Weise paaren. Das mag das Kino natürlich in all seinen Varianten gerne, gemäß folgender Dramaturgie: erst Krönung, dann Abstieg und schließlich Sturz. Auf den Charme des Uganda-Herrschers fällt James McAvoy als schottischer Arzt am Anfang des Films herein. Dann kommt das böse Erwachen, wenn Idi Amin die Maske fallen lässt, genauer, wenn Forrest Whitaker in seinem grandios verstörenden Spiel die Abgründe dieses Menschenschlechters aufreißt. Platz 3. Aber ein Trost für uns ist Frank Underwood. House of Cards von Bo Willimo seit 2013. Bringt Tugend, Erfahrung und Mut mit ins Oval Office. Nun ja. Eine moderne Fassung von Game of Thrones in Washington D.C. Es geht um die Spieler auf der Weltbühne der Macht und den Preis, der dafür zu zahlen ist. Kevin Spacey als Machiavellist Frank Underwood, der nur ein Ziel kennt, die eigene Macht. Ich, Francis J. Underwood. Die Vereidigung mit diesem Ich gelobe feierlich zu sehen im Zeitraffer. Filmisch viel suffisanter als die offizielle Krönung ist die, die dieser fiktive 46. Präsident der USA quasi sich selbst beschert, wenn er das erste Mal allein das Oval Office betritt. Geh du zuerst. Nimm dir erst ein paar Minuten für dich selbst, Francis. Ich warte hier. Hier zeigt sich der selbstverliebte Herrscher andächtig angesichts der eigenen Erhabenheit. Rausch der Macht nennt man sowas. Sage dem Cäsar. Platz 2. Es wird ein neues Rom geben oder einen neuen Cäsar. Der Untergang des Römischen Reiches von Anthony Mann, 1964. 180 nach Christus, wenn der schlechte Neukaiser Commodus. Die Götter sind mit mir. Sie werden auch in Zukunft mit mir sein. Zieh gen Osten und zerschmettere diesen Aufstand. Wenn der neue Cäsar also in Rom einzieht, dann gibt es bei der Krönung jede Menge Pomp, Glamour und Getöse, was Commodus lustvoll einsaugt. Aber alles hat sich schon jeglichen Sinnes entleert. Dieser Sandalenfilm verströmt eine wunderbare Aura von Melancholie und Vergänglichkeit. Der Priester ruft dem neuen Kaiser zu: Bedenke, dass du ein Mensch bist. Doch der schaut nur verächtlich weg. Wie Frank Underwood, King Joffrey, Idi Amin oder die anderen Kinokönige und Herrscher. Was tue ich jetzt? Muss ich aus Stein sein? Darf mich denn nichts berühren? Nein, Madam. Ihr seid die oberste Herrscherin. Platz 1. Elizabeth von Shekhar Kapoor, 1998. 15. Januar 1559. Zu den Klängen von Mozarts Requiem schneidet eine Hofdame Elisabeth I. die langen Haare ab. Rote Perücke, weiß geschminkte Haut, weißes Kleid, die Robe in der gleichen Farbe. So tritt Kate Blanchett in den Krönungssaal. Eine einst lebensfrohe, sinnliche Frau, nach den Kämpfen um Macht und Überleben einsam. Siegerin über alle. Mit der neuen äußeren Erscheinung und in der folgenden Krönung ist die Transformation Elisabeths abgeschlossen. Nun ist sie die jungfräuliche Königin und absolute Herrscherin. Das Ego ist gestorben. Der Mensch tritt zurück hinter das Amt. Der er, hier sie, einst war, ist nicht mehr. Für solch Idealisierung des guten Herrschers erschafft Regisseur Shekhar Kapoor ein Kinobilder-Tableau, das einem den Atem raubt. Auch wenn wir wissen, mit der historischen wie aktuellen Realität hat das natürlich gar nichts zu tun. Hartwig Tegler mit seiner Top-5-Kolumne. Die Filme finden Sie auch nochmal aufgelistet bei uns auf der Homepage unter deutschlandradiokultur.de/vollbild.